Geldwäsche. Die Geschichte hat Staub angesetzt, die des US-amerikanischen Mafiabosses Al Capone und wie er sie erfunden haben soll, die Geldwäsche. Damals in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, zu Zeiten der Prohibition, war der Verkauf von Alkohol verboten und seine Organisation verdiente plötzlich ein Vermögen damit. Mit den Waschsalons konnte er auf dem Papier Einnahmen generieren und so die Gewinne aus dem Alkoholverkauf verschieben und zu legalen Einnahmen machen. Und wer weiß, hätte er damals die Einnahmen des Waschsalons ordnungsgemäß versteuert, vielleicht wäre dieser Trick bis heute nicht aufgefallen. Diese Episode verdeutlicht das Grundprinzip der Geldwäsche immer noch. Ich mag den Begriff Geldwäsche aber nicht besonders. Was hier passiert, ist nämlich genau das Gegenteil einer Wäsche. Kriminelle wollen ihrem dreckigen Geld einen legalen Anschein geben. Wer einmal eine schmutzige Hose gewaschen hat, weiß, dass dieses Bild falsch ist. Denn die Hose ist danach das, was sie vorher war, eine saubere Hose. Geld aus Straftaten, dem Drogen- und Waffenhandel und aus mannigfältig anderen kriminellen Geschäften bleibt auch nach der Geldwäsche, was es ist. Schmutziges Geld. Es bleibt schmutzig für alle Zeit. Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Geldwäsche zu betreiben und eine Vielzahl von Dienstleistern, die einem dabei helfen. Die Geldwäsche ist selbst ein schmutziges Riesenbusiness geworden. Man kann Werte bar bezahlen, Autos, teuren Schmuck, Uhren. Verkauft man die erworbenen Werte wieder, ist das Geld gewaschen. Man kann bei Unternehmen einen größeren Umsatz verzeichnen, als tatsächlich angefallen ist, und so Schwarzgeld in die Bilanzen schmuggeln. Das Schwarzgeld ist dann gewaschen. Man kann illegale Vermögen über Steueroasen schleusen, sodass sie gegen Nachforschungen abgeschirmt sind und sie dann in Unternehmensbeteiligungen, Aktien, Immobilien etc. stecken. Voilà, das Geld erscheint sauber. 1000 Möglichkeiten und immer geht es darum, nicht auffällig zu sein, um die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden nicht auf sich zu ziehen. Wie funktioniert das nun, eine kriminelle Organisation zu sein und unauffällig zu agieren? Werden Mafiosi nun zu Musterbürgern? Scherzhaft sage ich manchmal, dass man froh sein müsse, wenn ein Gastwirt wenigstens etwas Schwarzarbeit bei sich dulde oder ein bisschen Steuern hinterziehe, da man dann davon ausgehen könne, dass man es nicht mit der Mafia zu tun habe. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt sogar Moden bei den Geldwäschemaschen. Sie kommen und gehen. Vor einigen Jahren etwa waren Wartungszentren für Großflieger en vogue. In Kalabrien am Flughafen von Crotone sollte ein Wartungszentrum für den Airbus A380 entstehen. Eine Ein-Mann-Investitionsklitsche wollte 300 Millionen Euro dafür sammeln. Auch bei einer Bank in Berlin lagerten mehrere Dutzend Millionen Euro auf einem Konto, dieses Mal aber für die Errichtung eines Wartungszentrums irgendwo in einem fernen Teil Asiens, wie mir zwei Quellen sagten. Wer weiß, wo noch überall Flieger gewartet werden sollten? Inzwischen ist das Flugzeug ausgemustert und noch wahrscheinlicher geworden, dass es nur um einen Grund ging, Gelder bewegen zu können. Gerade weil es praktisch unbegrenzte Möglichkeiten gibt, Gelder zu waschen, ist es so wichtig, dass die Behörden auf der Höhe der Zeit arbeiten, gut vernetzt sind und dort hochmotivierte und fähige Kräfte arbeiten. In Deutschland ist es leider so, dass es an manchem hapert. Zwar regelt ein Gesetz, dass Bedienstete bei Banken, in Notariaten und vielen anderen Stellen eine Meldung abgeben müssen, wenn sie den Verdacht haben, einen Fall von Geldwäsche vor sich zu haben. Bei der zuständigen zentralen Stelle zur Bekämpfung von Geldwäsche, der Financial Intelligence Unit, werden diese Meldungen dann allerdings lange Zeit nicht beachtet. So musste das Finanzministerium im Februar 2023 eingestehen, dass sich zwischen Januar 2020 und September 2022 rund 100.000 nicht bearbeitete Meldungen aufgestaut hatten. Dies ist insofern ein katastrophaler Zustand, als dass man Finanztransaktionen keinesfalls über Monate hinweg blockieren kann. Werden entsprechende Meldungen nicht rasch bearbeitet, geht das verdächtige Geld auf Reisen und lässt sich kaum mehr zurückholen. Inzwischen unterstützt eine künstliche Intelligenz die Menschen dort, aber wie gut die Behörde ihrem Auftrag gerecht wird, wäre erst noch zu analysieren. Die Behörde kann auch nicht mitteilen, was aus den 189.000 bearbeiteten Meldungen geworden ist. Für sie spricht das Ministerium von einem unklaren Endstatus, wie die Tagesschau berichtet. Wer in Deutschland Geld waschen will und sich also nicht allzu dumm anstellt, hat vermutlich gute Chancen, damit durchzukommen. Mitglieder der Ndrangheta, zumindest die etwas intelligenteren, überlegen sich gut, aus welcher kriminellen Tat welcher Nutzen entsteht, welche Folgen in Kauf genommen werden müssen und von wem. Wohl auch deshalb steht alles, was mit Geldwäsche zu tun hat, bei ihnen so hoch im Kurs. Das Risiko ist sehr gering, wenn man es richtig macht, der Nutzen immens und Deutschland tatsächlich das so oft behauptete Paradies in diesem Feld. Und wie das so ist bei Paradiesen, niemand stört sich daran, in einem zu sein, bis man daraus vertrieben wird.